Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense, brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo und herzlich willkommen zum Wölferadio, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ja, 1-1 in Ingolstadt. Hui, langsam wird's ernst, würde ich mal sagen. Was heißt das jetzt für den VfL? Vor allen Dingen auch vor dem Heimspiel gegen Hertha. Darüber spreche ich mit Dan45, vielen VfL-Fans auch bekannt als Sänger des Junior Malanda-Songs. Und er ist auch Mitbetreiber der Fan-Diskussionsgruppe auf Facebook Wolf to the Bone. Brandneue Informationen gibt es auch über Hashtag 20, die VfL-Fan-Doku, die ja zurzeit gedreht wird. Da startet jetzt das Crowdfunding. Und selbstverständlich reden wir auch über das Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag. Da begrüße ich die langjährige Moderatorin des RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Sportplatzes, so hieß die Sendung, Sarah von Behren. Und sie wird uns auch sagen, ob der Ausfall von Vedat Ibisevic am Samstag ein großes Handicap für Hertha sein wird. Was soll der Mist? Ja, Leute, das kann man sich wirklich fragen. Und so langsam habe ich auch nicht mehr viele Antworten auf dem Papier sozusagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch einer, wisst ihr ja, versucht, das Ganze auch nochmal positiv, konstruktiv und so weiter zu sehen. Langsam gehen mir da auch die Ideen aus. Denn jetzt mal ganz ehrlich, vor allen Dingen Halbzeit 1 gegen Ingolstadt, eine Klasse schlechter als Ingolstadt. Und wenn du Pech hast, liegst du da 4-0 hinten. Das kann es doch wohl echt jetzt nicht sein. Und da will ich jetzt auch mich nicht echauffieren oder so, aber ich bin schon dabei. Das kotzt mich im wahrsten Sinne des Wortes an. Weil jetzt mal ganz ehrlich, gegen wen, bei allem Respekt, ja, will man die Punkte holen, wenn nicht gegen Mannschaften wie Bremen, wie Darmstadt oder wie Ingolstadt? Das sind Mannschaften, die muss der VfL schlagen können. Und vor allen Dingen muss man das auch sehen. In der ersten Halbzeit habe ich nichts davon gesehen. Im Gegenteil, ich habe eine durchaus gute, durchschnittliche Bundesligamannschaft gesehen, die schnurstracks nach vorne gespielt hat, ohne große Schnörkel, relativ klar und deutlich zu Chancen gekommen ist, dass sich ordentlich rausgespielt hat. Das war Ingolstadt. Und ich habe einen VfL Wolfsburg gesehen, der all das hat vermissen lassen. Nämlich das, worauf es ankommt. Und das ist so aus meiner Sicht auch kaum noch oder nur noch schwer hinzunehmen und zu ertragen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja noch, die Zahlen stimmen ja einigermaßen. Mehr Zweikämpfe gewonnen als Ingolstadt, eine bessere Passquote. Gut, Laufleistung war wieder ein Kilometer drunter als die Heimmannschaft, aber das liegt vielleicht auch daran, dass man mehr den Ball laufen lassen konnte, in Anführungsstrichen, oder aufgrund der Passquote nicht so viel laufen musste. Vielleicht liegt es auch daran, aber es ist natürlich wieder ein fatales Zeichen, genauso wie die Torschussstatistik. 20-11 für Ingolstadt. Und wie viele Punkte haben wir jetzt? 10 oder was? Ja, nach 12 Spielen, das ist eine Katastrophe. Und mal ganz ehrlich, wo sollen die Punkte bis Weihnachten überhaupt noch herkommen? Selbst wenn man noch die avisierten 8 Punkte holt, ja, dann hat man, ja, hat man 18 Punkte. Und da muss man ja mindestens das Doppelte holen, um so gerade die Klasse zu halten. Und das sehe ich momentan noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie es besser werden soll. Denn gehen wir doch einfach mal durch. Die Sachen, die immer gefordert werden, darauf, wo man ja die Hoffnung reinsetzt, ja, die jungen Spieler. Paul Seguin zum Beispiel, ja, verschuldet mit das erste Tor. Yannick Gerhardt auf der anderen Seite, beiden Außenverteidiger. Für mich absolute Schwachpunkte im Spiel. Insbesondere, ja, kann man sagen, dass es nicht deren Position ist. Ja, aber dann setze ich sie da nicht ein. Ja, und wenn ich dann das sehe, was im Mittelfeld passiert ist, ja, vor allen Dingen in der Kreativabteilung. Gut, Maxi will immer, dem will ich das nicht absprechen und so weiter, der macht sich wahrscheinlich auch einen Gedanken zu viel und ist dann auch, ja, manchmal überfordert mit der Situation. Und hat noch einen schlechten Tag. So, dann kommt das bei raus. Und Daniel Didavi, lange verletzt. Julian Draxler kommt aus der Verletzung. Aber da muss doch bitte schön mehr kommen. Weil so brauchst du auch mit Mario Gomez gar nicht zu spielen. Ja, der steht da vorne drin, beziehungsweise er arbeitet ja auch. Also er steht aber vorne drin und wartet auf die Zuspiele. Die braucht er auch. Und das haben wir ja gesehen, wenn er einigermaßen die Bälle bekommt, dann wird er die wahrscheinlich auch nutzen. Jedenfalls vielleicht nicht 25 Tore, wie wir es uns erhofft haben, aber dann macht er 15, das reicht, um die Klasse zu halten. Aber selbst da kommen wir momentan nicht in die Situation, dass er zum Abschluss kommt. Geschweige denn, dass mal ein Abschluss aus dem Mittelfeld kommt. Das ist alles halbgar, das ist alles Mist. Das muss man auch mal deutlich so sagen. Und ich habe mich auch lange genug zurückgehalten. Jetzt habe ich das Spiel mir am Samstag angeschaut oder ich möchte lieber sagen angetan. Und dann kommt so eine Grütze bei raus. Das ist etwas, was man irgendwann nicht mehr hinnehmen und ertragen kann. Wir sind natürlich aufgerufen, weiter Vollgas zu geben und zu unterstützen, weil eine andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht, weil wenn wir jetzt alle nicht mehr hingehen, wenn wir jetzt sagen, ihr könnt uns alle mal sonst wo und am besten schon beim Einlaufen pfeifen, dann werden wir garantiert absteigen. Das muss jedem klar sein hier und ihr merkt schon, ich stottere ja beim Wort absteigen. Ja, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, was dann los ist, gerade in diesem besonderen Jahr für uns. Und das ist etwas, was uns allen bewusst sein muss. Deswegen haben wir nur die Möglichkeit, darauf zu hoffen, dass es besser wird, die Mannschaft ständig daran zu erinnern, was sie tun muss, damit es besser wird und zwar ihren Teil dazu beizutragen. Und dann wollen wir darauf hoffen, dass es dann tatsächlich auch mal besser wird, weil eine andere Möglichkeit, viel mehr haben wir ja nicht. Alles andere liegt nicht sozusagen in unserer Macht. Es wurden ja bereits Konsequenzen angedroht oder angekündigt für den Winter, dass man nochmal was machen will, dass auch tatsächlich nur Spieler dabei bleiben, die auch ja sozusagen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Aber entscheidend ist, dass dann auch tatsächlich mal was passiert. Denn, und das muss man auch klar sagen, diese Politik der ruhigen Hand und wir gucken mal und wir, wird schon irgendwie und eigentlich ist genug Qualität im Kader und das wird schon irgendwie reichen und wir sind nicht zufrieden und eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt. Ja, zum Kuckuck nochmal. Jetzt haben wir es gehört, jetzt haben wir es gesehen, jetzt haben wir es uns lang genug tatsächlich angeguckt. Und ich sage nochmal, Ingolstadt. Ja, nochmal Respekt an die Kumpels. Die haben alles reingedonnert in so ein Spiel, was geht. Ja, die wissen, worum es geht. Die kämpfen gegen den Abstieg. Und die wissen eigentlich auch, hat er letzte Woche einen Kollegen zu Gast da vom 19er Alo Fußball Talk aus Ingolstadt. Der sagte auch, wir spielen eigentlich mit einer Zweitligamannschaft in der ersten Liga. Und das ist etwas, was uns ungeheuer zu denken gehen müsste. Wenn es nicht mal da reicht und wenn man sogar nicht nur knapp oder unglücklich oder was weiß ich was, ja, man dann so wie Spielverlauf in Darmstadt, ja, das kann mal passieren und dann verlierst du so ein doofes Spiel. Aber das kann nicht sein, dass du eine Klasse schlechter spielst als Ingolstadt. Das kann einfach in der ersten Liga nicht sein. Und da muss sich tatsächlich jeder auch mal dran messen lassen, der da auf dem Rasen steht und der was zu sagen hat. Und das muss uns allen wirklich ganz, ganz schwer zu denken geben, was da am Samstag abgelaufen ist. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch der allerletzte begriffen hat, worum es geht, nämlich um nichts weniger als die Existenz. Ihr merkt schon, das regt mich mehr auf als zum Beispiel so eine Niederlage gegen Leverkusen oder gegen Schalke, weil das sind natürlich ganz andere Gegner, mit denen man da umgehen muss. Und es ist auch klar, dass man gegen Schalke und gegen Leverkusen auch mal zu Hause verlieren kann. Jetzt sagen vielleicht viele, ja, aber wir haben doch nur einen Punkt geholt. Ja, aber wie? Ja, ein abgefälschtes Scheißding durch Joshua Gilavogui, der ein gutes Comeback gegeben hat, finde ich, der in der ersten Halbzeit genauso Probleme hatte wie der Rest der Mannschaft, aber dann sich tatsächlich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat, viele Haare hat er ja nicht oben drauf, am Kurzhaarschopf rausgezogen hat, hat noch ein Tor vorbereitet, ja, und das ist dann auch symptomatisch, dass das so ein abgefälschtes, doofes Drecksding, hast du nicht gesehen, ist. Ja, gut, kann man sagen, Hauptsache drin und Hauptsache nicht verloren, aber das ist doch Augenwischerei, liebe Freunde. Das darf doch nicht dazu führen, dass wir da jetzt sagen, oh ja, wird schon irgendwie, sondern wir müssen alle hart arbeiten. Ich hoffe, das ist jetzt tatsächlich auch dem Letzten bewusst, dass wir hart arbeiten müssen, um aus dieser Situation rauszukommen. Ja, wir haben noch die Hinrunde, das ist richtig, aber wir müssen gucken, was fehlt uns noch an Punkten und das ist ordentlich und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn wir hingehen und sagen, ja, wird schon irgendwie und das klappt schon, dann werden wir ganz, ganz böse auf die Schnauze fallen. Aber es gab auch positive Geschichten beim Spiel in Ingolstadt. Zum einen, ja, San Diego, der heilige Diego, hat uns, ja, das Unentschieden gerettet, möchte ich mal sagen. Wahnsinnige Paraden, gezeigt, dass er nicht zum alten Eisen gehört bei der ganzen Geschichte. Ein Boyer Majoral, der reinkam und ja durchaus für Belebung gesorgt hat, das war absolut in Ordnung. Ist ja auch erst 19, der Junge. Vielleicht kann er auch mal ein bisschen mehr zeigen dann letztendlich. Also das war quirlig, das war antrittsschnell. Ja, das sah dann letztendlich auch einigermaßen aus. Das sind so die wenigen Lichtblicke aus meiner Sicht gewesen, ja, die dann passiert sind. Und ja, mal gucken, ob es dann reicht, um so eine gefestigte und selbstbewusste Mannschaft wie Hertha BSC am kommenden Samstag ins Wanken zu bringen. So, und jetzt hole ich mir Verstärkung ins Boot, denn die Lage beim VfL ist natürlich weiter Thema hier im Wölferadio. Nordkurve. Und bei mir per Skype zugeschaltet ist jetzt Dan45. Die meisten VfL-Fans werden ihn kennen als Sänger und Musiker unter anderem des Junior Malanda-Songs und auch als Betreiber der Fangruppe auf Facebook oder Mitbetreiber der Fangruppe auf Facebook Wolf to the Bone. Hallo Dan. Hallo, schön heute zu Gast zu sein. Ja, super. Und, ja. freut mich, dass das geklappt hat, weil ist mir auch immer ganz wichtig, mit den Fans insgesamt auch immer direkt zu sprechen und da auch die Meinung einzuholen. Und ich habe ja ganz, ganz häufig Gäste da, die ja von draußen drauf gucken, viele Journalisten, Kollegen auch und so. Und deswegen ist mir es aber trotzdem wichtig, immer auch mal wieder sozusagen an der Basis nachzuhören, wie denn gerade die Situation ist. Und die Situation ist nicht besonders rosig, finde ich jedenfalls, finden auch ganz viele andere. Wie dramatisch ist denn aus deiner Sicht die Lage, in der sich der VfL gerade befindet? Ja, also es ist schon dramatisch, möchte ich mal so sagen. Allerdings, ich möchte auch nicht schönreden, aber wir befinden uns jetzt gerade noch in der Hinrunde, zwar auch schon ziemlich am Ende, aber jetzt muss wirklich langsam was passieren. Also es wurde mal viel geredet, viel probiert, aber es kam außer dem Sieg in Freiburg nicht viel rum, muss man mal ganz klar so sagen. Und etwas ändern muss sie auf jeden Fall. Was konkret, da komme ich gleich nochmal drauf, aber letztendlich auch bei euch in der Gruppe, habe ich ja schon erwähnt, Wolf to the Bone, da wird immer sehr kontrovers auch diskutiert. Welche Stimmung hast du denn unter den Fans da ausgemacht? Ist das alles Fatalismus? Ist das alles nur negativ? Gibt es irgendwas Positives? Wie würdest du das beschreiben, was da gerade vorgeht bei den Fans? Also bei uns in der Gruppe Wolf to the Bone, die ich übrigens zusammen mit Daniel Butzgalis aus Salzgitter gegründet habe, muss ich sagen, klar, es wird viel diskutiert. Es artet auch manchmal so ein bisschen in wirklich Ärger aus, aber viele, viele Fans haben da immer noch diese leichte Gelassenheit und versuchen immer noch so das Beste, das Optimistische rauszuholen. Also jetzt so wirklich negativ und alles Scheiße und Mist, also das kommt da eigentlich eher selten rüber. Und außerhalb der Gruppe, das, was du, ich meine, du liest ja auch sehr viel quer und schaust ja auch und bist ja auch informiert, was das angeht. Was hast du da ausgemacht? Also jetzt so in anderen Gruppen oder überhaupt so Facebook allgemein, wenn es um VfL Wolfsburg geht, da geht es in anderen Gruppen wirklich hoch her. Also da wird sich auch gegenseitig schon angefeindet. Andere Meinungen werden nicht akzeptiert und das ist halt das Ding, was wir bei uns in der Gruppe halt nicht haben wollen. Also bei uns soll wirklich jeder seine Meinung sagen können, allerdings konstruktiv. Und jeder soll auch die Meinung des anderen akzeptieren. Also das ist uns ganz wichtig. Das ist auch unsere einzige Gruppenregel, die wir haben in dieser Gruppe, dass jeder den anderen akzeptiert, dass respektvoll miteinander umgegangen wird und halt nicht beleidigend agiert wird. Jetzt hast du es angesprochen, untereinander ist man dann ja sich sogar bei VfL-Fans, wenn die miteinander sprechen, nicht so richtig grün-weiß. Haha, entschuldige das Wortspiel. Aber da ist so eine, jedenfalls habe ich häufig den Eindruck, so eine leichte Spaltung vorhanden. Wie würdest du das denn beurteilen? Wie gespalten sind die Fans denn untereinander, was so auch die Betrachtung der Situation angeht momentan? Diese Spaltung ist auf jeden Fall da. Mal mehr, mal weniger. Also man hat da wirklich schon teilweise Diskussionen lesen können in anderen Gruppen. Da möchte man glauben, wenn die Leute sich gegenüberstehen würden, die würden sich echt die Köpfe einhauen. Was doch schade, ne? Ja, das wäre echt schade. Also ich finde schon, wir sind schon so die graue Maus in der Bundesliga. Unsere Fanszene wird eigentlich mehr oder weniger belächelt. Und wir sollten, glaube ich, alle zusammen was dafür tun, dass wir zeigen, dass wir eine starke Fangemeinschaft sind und uns nicht hier gegenseitig da die Köpfe einhauen wegen irgendwelchen verschiedenen Meinungen, die eigentlich jeder hat und jeder haben sollte. Und man sich auch immer dann irgendwo in der Mitte treffen könnte oder vielleicht auch mal sagen könnte, okay, da hat er doch vielleicht ein bisschen recht, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Aber manche sind da wirklich sehr uneinsichtig und das finde ich echt schade irgendwie. Also du appellierst auch so ein bisschen mehr an den Familiengedanken, also die Familie VfL Wolfsburg, hinter der man sich oder in der man sich eigentlich versammeln sollte. Ja genau, was ja eigentlich auch immer so wieder gesagt wird, wir sind eine Familie, wir sind halt die Wölfe und wir halten zusammen und das muss ja auch unterhalb der Fans passieren und das, okay, es ist wirklich eine prekäre Situation zurzeit, aber das hatten wir alle schon mal damals, diesen Abstiegskampf, wo wir ja wirklich schon für 20 Minuten am letzten Spieltag abgestiegen waren. Und ich denke mal, da sollten wir daraus gelernt haben und uns da auch ein bisschen mehr zusammenraufen. Klar ist man sauer und ein bisschen gereizt, aber wir sind auch meistens doch alles erwachsene Leute und da sollte man schon ein bisschen konstruktiver agieren. Jetzt kommt ja der Ärger aber auch nicht von ungefähr. Muss man ja auch ernst nehmen, auch die besonders kritischen Stimmen. Ich glaube, der Unterschied vor allen Dingen zu damals liegt ja auch darin, dass man in dieser Saison tatsächlich damit nicht gerechnet hat, großartig da unten so reinzurutschen, wie es jetzt der Fall ist. Im Gegenteil, nach der verkorksten letzten Saison hatte man eigentlich gedacht, eigentlich müsste es jetzt wieder aufwärts gehen und insbesondere mit dem Kader sollte das eigentlich auch machbar sein. Wenn du jetzt in Charge wärst, wie es immer so schön auf Neudeutsch heißt, wenn du zu sagen hättest beim VfL, welche drei Dinge würden sich denn bei dir ändern oder was müsste sich denn sofort ändern? Also als erstes mal wirklich diese satten Stars, die wirklich auch auf dem Platz zeigen, dass sie wirklich keine Lust haben, wovon wir ja wirklich ein paar haben. Dann sag doch mal ein paar Namen. Wir sind ja hier quasi unter uns. Normalerweise machen wir ja kein Name-Bashing sozusagen, aber wenn du sagst, ich frage das deswegen nicht, weil ich dich jetzt hier irgendwie bloßstellen will oder so, sondern weil das immer so ein Satz ist, die satten Stars müssen weg. Und da frage ich mich dann immer, um wen geht's denn da jetzt insgesamt? Und wenn du hast ja eine bestimmte konkrete Meinung dazu, wenn du sie sagen möchtest. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel, was auch viele sagen, Julian Draxler. Okay, das er ist vielleicht nicht satt, aber er will weg. Und ich finde, damals dieses ganze Bromborium um seine ganze Wechselgeschichte, man hätte ihn echt ziehen lassen sollen. Weil es ist ja wirklich klar sichtlich auf dem Platz, er zeigt nicht das, was er drauf hat. Er hat einfach keine Lust, auch wenn öffentlich gesagt wird, nein, er steht zum VfL. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also jetzt gibt's ja auch schon wieder diese Sache, vielleicht soll er im Winter weg und es wird drüber geredet und naja, diese ganzen Pressegeschichten. Dann zum Zweiten, also eigentlich ein Spieler, den ich damals immer sehr geschätzt habe, Daniel Caligiuri. Was er zurzeit abliefert, geht gar nicht, ehrlich gesagt. Hat doch ein Tor gemacht gegen Ingolstadt. Ja gut, was ist ein Tor? Gut, es hat uns einen Punkt gerettet, aber den einen Punkt hat uns Benay natürlich auch gerettet, weil er den Elfer gehalten hat. Das geht ja nicht um ein Tor, es geht ja um diese gesamte Spielansicht, wenn man sich so das Spiel anguckt und wirklich mal diesen Spieler verfolgt. Er ist wirklich ein bisschen egozentrisch, finde ich. Er gibt den Ball nicht ab und wenn er ihn abgibt, dann schießt er irgendwie komplett ins Leere. Und das ist eigentlich nicht der Caligiuri, den ich kennengelernt habe. Also damals war er wirklich auf Zack und hat wirklich außen ordentlich Alarm gemacht. Und zurzeit ist das nicht mehr so. Okay, also satte Stars bzw. Stars, die nicht ihre Leistung abrufen, obwohl sie es eigentlich könnten. Waren ganz schön viele eigentlichs, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich meinte. Ein Punkt. Mhm. Was sind die Punkte 2 und 3? Punkt 2, ich würde wirklich mal die Jugend mehr ranlassen. Also das war ja eigentlich immer schon ein Thema beim VfL oder in letzter Zeit, dass die Jugend mehr gefördert wird, der Nachwuchs. Und ich meine, wir haben jetzt schon einige mit Bundesliga-Vertrag und die sollten wirklich mal zum Einsatz kommen langsam. Ich meine, da wo wir jetzt stehen und was wir für Ergebnisse erzielen, wenn wir das mit einer jungen Mannschaft jetzt irgendwie bewältigen und ähnliche Ziele erreichen oder ähnliche Ergebnisse, denke ich mal, würde keiner so sauer sein, weil die Erwartungen nicht so hoch sein würden. Weil jetzt, wo die ganzen Top-Spieler, sage ich mal so, auf dem Platz stehen und spielen, da ist die Erwartungshaltung natürlich ein bisschen höher. Man erwartet was von denen. Bei den jungen Spielern sagt man, okay, die schnuppern Bundesliga-Luft. Wenn da mal was in die Hose geht, mein Gott, passiert halt. Dafür ist eine junge Mannschaft. Also wirklich mehr auf die Jugend noch bauen und wirklich mal die Stars auf die Bank setzen und mal zeigen, hier, ihr seid nicht die Nummer 1, es können auch andere spielen. Also sprich, die Konsequenzen, die Valeria Ismael ja auch schon angekündigt hat, dass da tatsächlich jetzt nicht mehr nach Namen aufgestellt wird, fragt man sich, ob das vorher tatsächlich der Fall war, dass man da nur nach Namen aufgestellt hat. Und was wäre das Dritte? Ja, was ist das Dritte? Also einen dritten Punkt hätte ich da eigentlich gar nicht. Naja, es gibt viele Fans, die sagen, man sollte vielleicht auch auf Management-Ebene was machen oder der Aufsichtsrat müsste eingreifen oder was auch immer. Ja gut, ich sag mal auch Klaus Allofs, finde ich, ist so ein bisschen fair am Platze mittlerweile. Aber gehört jetzt nicht unbedingt zu den drei Dingen, die du sofort ändern würdest, wenn du zu sagen hättest? Ja, gut, da bin ich mir unschlüssig. Ja, ist ja kein Problem, halt, kannst du ja sagen. Ja, aber er ist halt, weiß nicht, er redet alles immer schön und ja, also er hat auf jeden Fall schon eine ganze Weile gemacht, alles schön geredet und wir sind auf dem besten Weg und wir waren überhaupt nicht auf dem besten Weg. Die Ergebnisse stimmen halt nicht und jetzt diese ganze Geschichte, dass das VW wahrscheinlich das Geld kürzen will und jetzt verlangt er von VW eine klare Stellungnahme. die erwarten wir von ihm eigentlich auch erstmal, wie das jetzt weitergehen soll und wie er sich das weiter vorstellt. Okay. Kommen wir mal zu dir persönlich. Du machst Musik mit VfL-Bezug, hatte ich ja auch in der Einleitung schon gesagt. Wie kam es mal dazu? Aus einer Tragödie heraus eigentlich. Wie gesagt, als Junior Malanda verstorben ist, wie gesagt, am Samstag ging die Nachricht durch die Medien, dann hat man es über Nacht verarbeitet. Sonntag beim Frühstück habe ich dann auf einmal diesen Text im Kopf gehabt, habe ihn aufgeschrieben, gleich eine Melodie runter in mein Studio, eingespielt, probiert, und dann hieß es halt, der Trauermarsch steht an. Und dann kam ich auf die fixe Idee, jetzt nimmst du deine Gitarre mit und spielst halt diesen Song auf dem Trauermarsch. Und so ist eigentlich das Projekt entstanden. Also es war vorher nicht geplant, es kam wirklich dann aus dieser Situation heraus. Gibt es noch nächste Projekte oder weitere Projekte, die du schon sozusagen im Anstich hast? Das Projekt geht an sich weiter. Also ich habe jetzt schon neue Songideen, es wird auch weiter neue Songs geben, auch nicht mehr so traurige. Wie gesagt, das war jetzt wirklich zum aktuellen Anlass, was damals geschehen ist. Jetzt halt ein paar fröhlichere Songs, sage ich jetzt mal so. Okay, werden wir nochmal sportlich zum Schluss. Klaus Allofs hat, ja, wir ziehen mal den einen von Ingolstadt mal ab, noch 8 Punkte gefordert, bis zur Winterpause sozusagen. Ist das realistisch aus deiner Sicht? ja. Ich sage nochmal, die nächsten Spiele, so Bayern, Gladbach auswärts, zu Hause gegen Hertha und gegen Frankfurt und HSV im nächsten Jahr. Gute Frage. realistisch schon. Ob das aber alles so hinhaut, wie er sich das vorstellt, ist eine andere Geschichte. Also du siehst eher pessimistisch die 8 Punkte, die da vorgegeben sind sozusagen. Gut, pessimistisch nicht, realistisch. Ich bin schon Optimist, was das angeht. Also ich sage jetzt auch nicht hier Drecksverein, Dreckshaufen oder so, wie es manchen Posts schon lesen muss. Ja, das sowas, da wollen wir uns ja gar nicht mit beschäftigen. Das ist ja scheiße, wenn man ja, genau. solche Posts. Ich denke eigentlich immer von Spiel zu Spiel, dass da wirklich das Beste rausgeholt wird. Und ich denke jetzt auch, diesen Samstag gegen Hertha, ich hoffe da auch auf 3 Punkte, immer wieder. Also wenn man dann natürlich wieder enttäuscht wird, okay, man ist mittlerweile gewöhnt nach den letzten Spieltagen. Und da werden wir mal sehen, was geht. Also ich bin Realist, aber auch Optimist. Also es ist so eine zwiespältige Sache. Also realistisch, ja, okay, könnte, aber in der derzeitigen Situation müsste echt jetzt ein totaler Rundumschlag passieren. Aber vom Optimismus her, denke ich, vom Spiel zu Spiel immer positiv. Ja, Rundumschlag könnte es ja geben, wenn man sozusagen die, ich nenne es jetzt mal Drohungen an die Mannschaft vom Trainer, ja, wenn die wahrgemacht werden sozusagen, nämlich indem dann eine völlig andere Mannschaft aufläuft am Samstag. Wer läuft denn Samstag auf? Was glaubst du denn? Ich hoffe, mehr junge Spieler und bissige Spieler, die wollen. Man weiß jetzt noch nicht, was im Training passiert ist, wer sich angeboten hat, wie Ismail jetzt entscheidet. Ich lasse mich da mal ganz klar überraschen am Samstag. Wie siehst du die Chancen gegen Hertha dann? Auch mit einer jungen Truppe dann vor allen Dingen, wenn das so passiert, wie du sagst? Also vom Einsatzwillen denke ich, dass wir da eine gute Chance hätten. Vom Spielerischen muss man schauen. Ich meine, die haben nicht umsonst irgendwie einen Bundesliga-Vertrag gekriegt. Die haben wohl irgendwie schon irgendwelche Sachen, die in die Bundesliga passen. Es kommt jetzt bloß darauf an, wie dieser Kader, diese Startelf sich dann wirklich schon zusammen rauft und irgendwas erreichen kann. Das wird man sehen. Also gut, zusammenraufen ist, glaube ich, auch ein bisschen das Stichwort, weil ich glaube, nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wird es gegen Hertha am Samstag was werden. Das war Dan 45, Musiker, der auch Songs mit VfL-Bezug schreibt und ja, auch Mitbetreiber ist der Facebook-Diskussions- und Fangruppe Wolf to the Bone. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke, heute dabei gewesen zu sein. Hashtag 20. Ja, und da gibt es auch Neuigkeiten bei der Doku über die Fans des VfL Wolfsburg, die ja gerade gedreht wird. Und ja, der große Tag sozusagen ist da. Heute startet das Crowdfunding, wo alle Fans des VfL die Möglichkeit haben, Teil des Films zu werden und das auch für immer zu bleiben. Wie funktioniert das? Crowdfunding werden die meisten schon mal gehört haben. Das ist ja eine Unterstützerplattform sozusagen im Internet und dort kann man in diesem Fall unter 99funken.de/ wie es so schön heißt, 20 ganz individuell seinen Beitrag leisten und ganz nebenbei auch noch tolle und überraschende exklusive Unterstützerprämien abgreifen. Das ist ja auch mal ganz interessant, denn es geht nicht einfach nur darum, dass Geld eingenommen wird. Die Zielsetzung liegt dabei bei 60.000 Euro, weil das tatsächlich ein Film von Fans für Fans werden soll. Entsprechend gibt es dann die große und breite Beteiligung, dass eine, die große Säule von Hashtag 20 auch von den Fans tatsächlich getragen wird. Und entsprechend ist dann die Summe bei 60.000 Euro angesiedelt worden. Heute um 12 geht es quasi los und zwar werden zuerst 100 Unterstützer benötigt, das ist so beim Crowdfunding, man muss erstmal sagen, hey, das Projekt finden wir gut und dann geht es sozusagen los mit der, ja, in dem Sinne finanziellen Unterstützung. Also um 12 Uhr werden erstmal 100 Unterstützer benötigt auf der Seite 99funken.de/20, da kann man sich registrieren, zum Beispiel über den Facebook-Account und dann um 19.45 Uhr sollte das aus unserer Sicht locker geschafft sein, 19.45 Uhr, ganz interessante Zeit, wissen wir ja alle, ne? Wolfsburger Traditionszeit, da geht es dann los tatsächlich mit der eigentlichen finanziellen Unterstützung und da lohnt es sich mal reinzuklicken, denn es geht nicht nur um Geld, sondern tatsächlich auch, wie ich eben gerade schon mal gesagt habe, um ganz, ganz tolle Prämien. Unter anderem kann man seinen Namen im Film sozusagen verewigen, wenn man eine entsprechende Summe spendet oder damit entsprechend unterstützt. Es gibt ganz, ganz schöne und exklusive Fanartikel und auch die Profimannschaft hat sich einiges einfallen lassen, um ja zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, sie auch mal hautnah zu erleben oder einige davon. Und das sind auch ganz, ganz interessante Preise. Schaut mal rein. Die Prämien, die da geboten sind, das lohnt sich und werden auch sozusagen über den Zeitraum des Crowdfundings, das läuft so ungefähr bis Februar, dann ja sozusagen immer mal wieder angereichert. Mehr möchte ich da jetzt noch nicht verraten, damit man auch immer schön mal wieder klickt. Es lohnt sich jedenfalls, da die entsprechenden Seite oder die entsprechende Seite immer mal wieder zu besuchen. Jedwede Unterstützung ist willkommen, gibt auch ja eine Menge Erklärungen rund um den Film, was wollen wir damit, Fragen werden beantwortet und natürlich auch die Möglichkeit, sich da weiter zu informieren. Am Samstag vor dem Spiel gegen Hertha sind auch einige Aktionen geplant, Informationsveranstaltungen sozusagen, haltet mal die Augen offen, den verschiedenen ja, Geraden und auch in der Nordkurve und auch im VIP-Bereich sowie beim Programm außerhalb des Stadions. Sprecht das Filmteam einfach an, stellt die Fragen, die ihr möchtet, alles gar kein Problem und so gewollt und gewünscht. Und ja, gebt Anregungen, Feedback, wie ihr es gerne möchtet. Den Trailer habt ihr ja wahrscheinlich alle schon bei YouTube gesehen. Ganz, ganz tolle Resonanz da drauf gewesen. Und wer es noch nicht geschafft hat, da mal reinzuschauen auf Fanfotos, dem YouTube-Kanal, da gerne mal reinschauen und sich den Trailer zu Hashtag 20 zu Gemüte führen. Und wer noch Fragen hat, dann gerne am Samstag gegen Hertha. Kurzpassspiel. Fußballweltmeister Lukas Podolski ist angeblich in China im Gespräch, sogar bei Magath Club Shandong, soll angeblich interessiert sein am Poldi. Viele sind der Meinung, er kann gerne nach China wechseln, da sollte es ja kein Problem sein, denn den Poldi-Fans ist es wahrscheinlich ohnehin egal, in welcher Sprache sie ihn nicht verstehen. Barcelonas Superstar Neymar drohen angeblich 2 Jahre Knast wegen irgendwelcher ja, Hinterziehungsgeschichten, genau kenne ich mich da auch nicht aus. Tja, 2 Jahre Knast oder wie Uli Hoeneß sagen würde, Aufwärmprogramm. Schiedsrichter Manuel Gräfe hat Ärger mit Manchester United, da sollte er ein Spiel pfeifen und vom ja, Eingang ins Stadion gab es eine Sicherheitskontrolle, da sollte er untersucht werden, da hat er sich geweigert, weil alle anderen auch so durch sind, hat gesagt entweder alle oder keiner, da hat sich der Manchester United offensichtlich bei der UEFA beschwert. Gräfe reagierte so, wie er immer reagiert, zur Strafe für anschließend einen Freistoß für den HSV. Kombinationsspiel. Und da begrüße ich Sarah von Behren, langjähriges Mitglied im ARD-Team der Sportschau und dort Moderatorin für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, zum Beispiel für die bekannte Sendung des RBB Sportplatzes. Hallo Sarah. Hallo Lenny. Ja, die Leistung von Hertha BSC in dieser Saison wieder sehr konstant, wieder sehr, sehr gut. Ist Hertha auf dem Weg in die Champions League? Das wünschen sich natürlich alle Berliner ohne Ende, ist ja klar. Und das auch schon seit Jahren. Wenn man mal im Berliner Olympiastadion war, muss man ja auch immer wieder denken, Mensch, in dieses Stadion gehören eigentlich 70.000 Leute mindestens, die sich regelmäßig auch mal hochklassige Spiele, auch internationale Spiele ansehen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, wenn du es darauf anspielst, dass sie momentan ganz gut dastehen, ja. Aber in den letzten Jahren haben wir auch gezeigt, dass Hertha Hinrunde immer sehr gut kann und dann in der Rückrunde richtig nachlässt. Deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn nach dem 34. Spieltag wieder dann doch die Hertha wieder auf Platz 8 sehen oder sowas. Was sind denn aber die Gründe für den Höhenflug? Letztendlich ist man ja doch relativ konstant auch jetzt wieder dabei oben. Das stimmt. Mich überrascht es schon, weil eben doch auch eigentlich die letzten 10 Jahre immer dieses Hochtief, Hochtief mit den verschiedenen, also eben schon Hinrunde, Rückrunde, wie eben gesagt, aber auch mit den Abstiegen, den beiden bitteren Abstiegen in die zweite Liga und dann wieder sensationelle Leistung in der ersten Liga. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was da so passiert ist. Deswegen, ich bin immer noch überrascht davon, wie lange Hertha sich jetzt eigentlich auch gut verkauft. Muss ich ganz ehrlich sagen, Gründe sind ganz sicher hauptsächlich im Trainer zu nennen. Also Jos Luhukay darf man nicht vergessen, finde ich, dass der richtig gute Arbeit gemacht hat und da was aufgebaut hat im Verein. Und dann ist aber eben sicherlich den Verantwortlichen und Michael Preetz auch ein richtiger Glücksgriff gelungen, indem sie dann Pal Dardai besetzt haben. Also ich finde, die beiden haben da was geschaffen, eben Luhukay in Vorarbeit und Dardai jetzt in der Ausführung, wenn man es mal so nennen möchte, was einfach funktioniert in dem Verein. Und da kann man ja auch immer drüber diskutieren, was macht einen guten Trainer aus. Ich meine, da gab es so viele Namen in den letzten Jahren, ne, Babbel, Rehagel und Co., die vielleicht auch alle gute Trainer sind, aber die haben bei Hertha BSC nicht funktioniert. Und was Luhukay aufgebaut hat, was Dardai jetzt verwertet, welche Spieler der vielleicht auch noch als Schlüsselfiguren mit dazugeholt hat zu dem ursprünglichen Luhukay-Gerüst, das funktioniert. Dardai spricht die Sprache der Mannschaft. Die Mannschaft weiß hundertprozentig zu jedem Zeitpunkt, was der Trainer von ihnen will, setzt das um. Es läuft einfach, ne? Wenn es läuft, dann läuft, sagt man in Berlin. Ja, wahrscheinlich nicht nur da. Jetzt hast du Pal Dardai angesprochen. Er ist ja heiß umworben auch gewesen, so war es zu lesen zumindest, angeblich auch vom VfL Wolfsburg, als Nachfolger von Dieter Hecking. Was ist er für ein Typ? Wie hast du ihn kennengelernt? Das ist ein ganz ruhiger, entspannter Typ. Also würde man den irgendwo in der Bar am Tresen sitzen sehen mit einem Glas ungarischen Rotwein, würde man jetzt nicht sofort darauf kommen, dass das ein aufbrausender Bundesliga-Trainer sein kann. Der ist sehr besonnen, sehr zurückgenommen, auch angenehm zurückhaltend so in diesem Fußballgeschäft, dass er sich selber nicht so wichtig nimmt. Ja? Also der sieht sich wirklich als Teil dieses Vereins. Der liebt Hertha BSC, der lebt das auch. Der sieht sich immer nur als Schlüssel. Also der würde seine Rolle nie überbewerten und macht sich so gemein mit den Spielern. Stellt Erwartungen, aber liefert auch gleichzeitig eine Menge ab an Eigenleistung. Ist extrem diszipliniert, ist also eigentlich ein riesen Vorbild für die Jungs, die immer noch so wissen, ach Mensch, der hat bis vor 3 Jahren hier selber noch umgekickt und seine Knochen hingehalten. Auch so was für ein Spielertyp er war, so ein bisschen ist er auch so als Trainertyp, so ein Läufer, so ein Kämpfer, aber so ein Unauffälliger eigentlich, der aber sehr effektiv und wertvoll für eine Mannschaft ist. Jetzt klang ja eben schon die Entwicklung von Hertha BSC an, die der Club in den vergangenen Jahren genommen hat. Das war meistens gekennzeichnet mit wenig Zuspruch und auch dann mit wenig Erfolg. Jetzt ist aber sozusagen eine Wandlung eingetreten. Wie würdest du denn das beschreiben, was da mit Hertha passiert ist? Also Hertha hatte extreme Imageprobleme, da hast du völlig recht. Auch also wirklich in Berlin, ja, das wurde oft auch so ein bisschen als, also Berlin ist ja so ein bisschen so wie so 7 Städte in einer Stadt oder manche sagen auch 15. Und Hertha wurde oft so als Kiezclub, ne? Nur so als Charlottenburg-Wilmersdorfer Kiezclub angesehen und im Osten der Stadt hatte Hertha wirklich null Akzeptanz. Die waren dann eher Union-Fans und das war natürlich schon ein Problem und deswegen hatten die auch keine guten Zuschauerzahlen und wenn dann da im Olympiastadion nur ein Drittel befüllt ist, ist dann natürlich null Stimmung und dann hast du auch noch die Tatanbahn, weil es ja eigentlich gar kein richtiges Fußballstadion ist und so. Also so, ja, vom Gefühl her war Hertha lange echt out in Berlin. Die haben eine Menge gemacht. Die haben versucht, durch die Kieze zu gehen, also in den verschiedenen Bezirken Berlins sich vorgestellt. Also dass die Mannschaft wirklich irgendwo mal auf dem Trainingsplatz in Prenzlauer Berg stand, das hat es gegeben. Viel Marketing, viel mal hier eine Autogrammstunde, mal da eine Aktion. So ein bisschen, wir werben um euch, Berliner, bitte kommt doch mal ins Stadion, bitte unterstützt uns doch mal. Und dann glaube ich irrsinnigerweise, dass diese beiden Abstiege dem Verein gut getan haben. Also das hat Hertha BSC geerdet, ja, zu merken, wir sind gar nicht so toll, wie wir immer dachten und wir kommen noch nicht mal in unserer eigenen Stadt an. Und dann in den Zweitligasaison, dann sich mehr auf die Fans zuzubewegen, was Neues aufzubauen, das hat was gebracht. Ja, da hat Hertha Sympathien gewonnen. In diesen Zweitliga-Jahren, in denen dann viel gewonnen wurde, da waren meistens die Zuschauerzahlen höher als in den Bundesliga-Jahren zuvor, ne? Also aberwitzig, aber war so. Also sie mussten ein bisschen am Image arbeiten. Die hatten auch was Arrogantes, finde ich, im Auftreten oft. Da ist umgedacht worden. Und natürlich mit so Typen wie Lohukay und Dardai, die einfach, ich finde sie beide sympathisch, ich finde sie beide intelligent und angenehm im Umgang, hat sich da eben auch was in der Außenwirkung getan. Ja, auch mit Fans, mit denen es Probleme gab, Fangruppen einzeln, gab es viele Gespräche. Also da wurde einfach viel gearbeitet daran, dass Hertha wieder ja sympathischer wird und damit natürlich auch in der breiten Masse besser ankommt. Und dann, wenn dann irgendwie der Erfolg sich auch einstellt, dann läuft es wieder von alleine. Ne? Einer, der für den Erfolg steht, ist sicherlich auch Vedat Ibisevic, der jetzt seinen Vertrag auch verlängert hat. Er hat letzte Woche getroffen, ja, und danach noch eine gelb-rote Karte kassiert und fällt gegen Wolfsburg aus. Gut für euch. Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Wie schwer wiegt denn der Ausfall von Vedat Ibisevic? Ganz bestimmt. Also ist das ein herber Rückschlag. Also weil der einfach so eine Schlüsselfigur ist, so nehme ich das zumindest wahr, wenn ich die Mannschaft auf dem Platz sehe, dass er schon einfach Führungsspieler durch und durch ist, mit hier und da mit allen redet, Ansagen macht, mit breiter Brust vorausgeht. Der hat ja einfach eine Aura. Ja, müssen andere in die Bresche springen. Ich bin auch noch nicht sicher, wer das tut. Ist auf jeden Fall gut für euch, dass der ausfällt. Also schon mal. Und eben auch eine große Torgefahr schon mal abgewendet ist in dem Fall. Ne? Welchen Fußball erwartest du denn dann von Hertha am Samstag in Wolfsburg? Wird der Ausfall so ins Gewicht fallen, dass man dann den Spielstil auch ändern wird oder sie entsprechend auch anders auftritt? Also rein taktisch will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, was sie sich ausdenken. Grundsätzlich erwarte ich, dass die gleiche selbstbewusste Haltung der letzten Wochen, ich glaube auch mit oder ohne Ibisevic, hat diese Mannschaft eine Menge Selbstvertrauen getankt und strahlt das eben auch aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur der Ausfall dazu führt, ganz stark umzustellen, weil das System ja einfach funktioniert und Dada ist eher auch einfach so ein Typ, der immer die Mannschaft als Ganzes sieht, der sehr darauf achtet, dass die Stars nicht zu sehr Star sind. Also natürlich erwartet er von einzelnen Führungsspielern auch Verantwortungsbewusstsein, aber er will immer, dass alle wissen und alle zeigen, dass sie Teil des Ganzen sind. Und diese Philosophie, diese Mentalität, die Dada da wirklich dem ganzen Verein eingehaucht hat und der auch immer vorlebt, das ist eigentlich unabhängig davon, wer in persona auf dem Platz steht. Beim VfL läuft es ja leider dagegen nicht so rund, möchte ich mal sagen. Wie nimmst du die Entwicklung des VfL oder die Entwicklung, die der VfL auch genommen hat, in letzter Zeit so aus der Entfernung wahr? Es überrascht mich, ehrlich gesagt, weil das Spielermaterial, wenn man es denn so nennen darf, ist ja eigentlich immer noch das gleiche wie zu eurer erfolgreichen Zeit. Also es ist ja immer noch ein Wahnsinnskader, Wahnsinns-Einzelkönner. Warum das dann nicht läuft, ja, da muss man immer so genauer hingucken. Ne? Da bist du natürlich viel näher dran als ich, weißt du viel besser, was da intern abgelaufen ist. Mich überrascht es, ich glaube aber, dass wenn da einmal wieder irgendwie so Zug reinkommt und eine Mannschaft sich findet, ne, ein neues Gefühl ausstellt, dass man dann den VfL nicht unterschätzen darf. Also da mal um zurückzukommen zu der Prognose, die ich vorhin so über Hertha losgelassen habe, wenn der VfL am Ende Sechster wird, wundere ich mich nicht, weil einfach ich glaube, wenn das da mal läuft, ist da einfach so viel Qualität. Ja, dann kann man auch wieder jeden schlagen, so wie in den letzten Jahren. Dann sag doch mal, wie geht's aus am Samstag? Naja, da muss ich aus alter Verbundenheit natürlich für die alte Dame tippen und sage 3-1 für Hertha. Ja, das wäre nicht so gut. Ich glaube, dann brennt am zweiten Advent richtig der Baum. Ja, aber da müsst ihr dann durch. Ich glaube, Hertha ist momentan zu sehr im Flow. Also da... Ja, aber ich lasse mich gerne überraschen. Zeig mal ein gutes Spiel. Ach, wenn du wüsstest, wie lange ich darauf schon warte. Das war Sarah von Behren, langjährige Moderatorin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und wie wir gehört haben, Expertin für Hertha BSC Berlin. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, Lenny. Bis bald. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan hat ziemlich viel getankt und fährt sehr, sehr angebrütet mit dem Taxi nach Hause. Und auf der Fahrt fängt er unterwegs an, sich auszuziehen. Darauf sagt der Taxifahrer, hey, du bist hier nicht in deiner Butze, sagt der Eintracht Braunschweig-Fan. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Ich habe gerade meine Schuhe vor die Tür gestellt. Zum Schluss noch ein paar kleine Informationen für die Fans, auch wenn es kalt wird draußen. Und zwar kalt vielleicht. Der Nordbereich der Arena wird auch weiterhin Eventzone bleiben sozusagen. Bühne, Foodtrucks und so weiter, das was ihr ja alles wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr regelmäßig zu den Heimspielen geht, das gibt's auch weiter. Also gerne in Anspruch nehmen. Dann feiern die Supporters Wolfsburg e.V. in diesem Jahr 10-jähriges Vereinsjubiläum. Weihnachtsfeier gibt's dazu in einem größeren Rahmen. Und zwar am 16. Dezember, 19 Uhr in der Halle 09. Für einen Mitglieder beträgt der Eintritt 19,45 €. 19,45 € haben wir schon wieder, also die Zahl, ne? Und Nichtmitglieder zahlen 25. Da gibt es dann, ne, so ein bisschen Buffet und lecker trinken. Und ein DJ macht auch ein bisschen Party. Also das lohnt sich. Gerne vorher anmelden unter info@supporters-wolfsburg.de. Und als letztes das Tonnenfeuer auch. Ja, am 28. Dezember, wissen die meisten auch schon, immer großes Hallo an der Volkswagen Arena. Das Fanprojekt lädt ein. Ab 16 Uhr lodern da die Tonnen und dann gibt es bestimmt noch das ein oder andere, ja, fruchtpunschige Getränk, könnte ich mir vorstellen. Also gerne hin, die näheren Informationen dazu erfolgen dann auch im Laufe des Dezember. Ach ja, eine Nummer habe ich noch. Auswärts München und München-Gladbach, wer gerne mitfahren möchte, auch kein Problem, www.fanfahrt-wolfsburg.de. Da gibt es doch die entsprechenden Informationen, wie man bei den beiden Auswärtsspielen auf der Tour mit dabei sein kann. Damit sind wir wieder am Ende des Wölferadios für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer gilt, schön zurückschreiben, schön Feedback, schön Infos, was ihr gerne hören möchtet, was euch fehlt, was ihr gerne noch ausgebaut sehen möchtet, was ihr gut fandet natürlich auch. Und da bedanke ich mich bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung. Und ja, sage jetzt aber erster Heimsieg Hertha BSC. Gegen Hertha natürlich muss jetzt mal ein Heimsieg her und 3 Punkte. Und deswegen sage ich, bleibt geschmeidig. Und denk dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fuck.